Ja, sag doch mal was. Pipapo. Ich höre sehr schlecht. Pipapo. Ich höre sehr schlecht. Pipapo. Ich höre sehr schlecht. Pipapo. Ich höre sehr schlecht. Ah. Sag doch mal was. Pipapo. Ich höre sehr schlecht. Pipapo. Sie hören schlecht. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Und da dann die Aufnahmen machen müssten. Pipapo. Sie hören schlecht. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Das heißt, ich bin zu weit weg. Pipapo. Ja. Können Sie mich jetzt besser verstehen? Pipapo. Pipapo. Ah. Pipapo. Das heißt, ich bin zu weit weg. Pipapo. Pipapo. Können Sie mich jetzt besser verstehen? Pipapo. Also, Pipapo. Ja, alles klar. Haben Sie mich verstanden? Pipapo. Pipapo. Ja, alles okay. Also, einen guten Flug. Guten bis morgen. Flug. Wiedersehen. Ja, morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Das ist meine Stimme. Ça, c'est ma voix. Ça, c'est ma voix d'homme. Das ist meine Männerstimme. En allemand, c'est correct? Ja, das ist deine Männerstimme. Und das ist meine Frauenstimme. Alors, ma voix d'homme est à droite. Seine Männerstimme ist rechts. Und meine Frauenstimme ist links. Je veux dire tout simplement que j'ai deux voix. Que ma voix d'homme est à droite et ma voix de femme à gauche. Ich will nur damit sagen, dass ich zwei Stimmen habe, dass meine Männerstimme rechts und meine Frauenstimme links ist. Pipapo. Das ist sehr weit. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Das ist sehr weit. Pipapo. Pipapo. Alors, il y a plusieurs personnages dans cette histoire. Pipapo. Jetzt werde ich die verschiedenen Personen des Dramas vorstellen. Il y en a un qui a un rôle seulement au début. Il dit bonjour et puis il s'en va. C'est Cristobal Bugatti. Einer steht immer in meinem Hintergrund. Das ist Cristobal Bugatti. Der sagt nur immer guten Tag. Herr Ferrari, guten Tag. Il y a Nicolas Clo-Clo. Herr Ferrari, wir haben ein Problem, eine Frage. Il y a Ferdinand Luculu. Nein, nicht so. Ferdinand Luculu. Geht es jetzt besser? Ein bisschen. Gut, ich werde mich bemühen, lauter zu sprechen. Ich habe noch eine Frage an Sie. Et encore Peter Boulet. Peter Boulet, sagt man. Noch eine Frage. Haben Sie irgendwelche Wünsche mit den Aufnahmegeräten? Also Moment, Herr Kopp. Haben Sie irgendwelche Wünsche bezüglich der Aufnahmegeräte? Haben Sie da irgendwelche bestimmten Vorstellungen? Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Maintenant, ou probablement, mon quotidien, il est là, dans la confusion des lieux et des moments. Jetzt oder wahrscheinlich ist dies mein Alltag in der Verwirrung der Orte und der Augenblicke. Ein Hörspiel von Luc Ferrari. Mitwirkende: das Vivant Quartett de Narbonne, das heißt das lebendige Quartett von Narbonne. Richard Breton, Gitarre. Jules Calmette, Flöte und Saxophon. Henri Fourès, Komponist und Klavier. Alain Jules, Schlagzeug. Alle vier Mitwirkenden in ihrer eigenen Rolle als Musiker, aber auch als Fragensteller Nummer 1, 2, 3 und 4. Mit Luc Ferrari in seiner eigenen Rolle und Brunhild Meyer in der Rolle ihrer eigenen Stimme. Und mit Nikolaus Glocke, Ferdinand Ludwig, Peter Liermann, Gisela Keiper, Erich Wemheuer in ihrer eigenen Rolle. Maintenant, jetzt, in der Rolle der Zeit.